Zum 53. Jahrestag des Beginns der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas erschienen am 18. Juni auf der Internet-Homepage der antiimperialistischen Plattform Deutschlands das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-il über die genaue Analyse und Bilanzierung der Geschichte der vorangegangenen revolutionären Ideen der Arbeiterklasse und die Rede von Genossen Kim Jong-un auf dem 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung. Leiten wir in der kim-il-sungistisch-kim-jong-ilistischen Jugendbewegung eine große Blütezeit ein, in vollem Wortlaut.